Der rheumatische Formenkreis. Rheuma ist ein nicht scharf abgrenzbarer Sammelbegriff für eine Symptomgruppe von schmerzhaften Gewebsveränderungen, die sich vor allem in den Gelenken und in der Muskulatur manifestieren. Immer ist Rheuma mit Entzündung verbunden. Diese kann akut oder chronisch sein. Rheuma führt zu Gewebs- und Muskelschwellung, Gelenksverbiegung und Verhärtung. Die Bewegungsfähigkeit wird durch den Schmerz so stark eingeschränkt, dass es bis zur Invalidität kommen kann. Die Gelenk- und Muskelbeschwerden treten am stärksten nach Ruheperioden auf und bessern sich, wenn der Patient sein Gelenk bewegt. Inaktivität führt mit der Zeit zu einem Schwund der Muskulatur und es kommt zu einer spindelförmigen Auftreibung der befallenen Gelenke. Die Krankheit beginnt meist mit morgendlicher Steifheit und Schmerzhaftigkeit der Gelenke. Sie sind geschwollen und oft gerötet. Gewöhnlich sind die Gelenke symmetrisch befallen und das Leiden wandert von den peripheren kleinen Gelenken hin zu den großen Gelenken. Der Verlauf der Krankheit ist chronisch und die Versteifungen treten schubweise auf. Der Krankheitsverlauf führt über die zunehmende Versteifung zu einer immer stärkeren Verkrüppelung. Dennoch klagen die Polyarthritiker wenig, zeigen vielmehr große Geduld und eine überraschende Gleichgültigkeit ihrem Leid gegenüber. Das Krankheitsbild der Polyarthritis führt uns besonders deutlich an das zentrale Thema aller Erkrankungen des Bewegungsapparates heran. Bewegung, Ruhe bzw. Beweglichkeit und Starre. In der Vorgeschichte fast aller Rheumapatienten finden wir eine überstarke Aktivität und Beweglichkeit. Sie betrieben Leistungs- und Kampfsport, arbeiteten viel in Haus und Garten, waren unermüdlich tätig und opferten sich stark für andere auf. Es sind also aktive, bewegliche, gelenkige und unruhige Menschen, über die die Polyarthritis so lange ihre Starre und Steifigkeit verhängt, bis die Krüppelhaftigkeit sie zur endgültigen Ruhe zwingt. Es macht den Eindruck, als ob hier ein zu viel an Bewegung und Aktivität durch Starre korrigiert wird. Dies mag auf den ersten Blick vielleicht erstaunen, nachdem wir bisher immer auf die Notwendigkeit von Veränderung und Bewegung hingewiesen haben. Klar wird der Zusammenhang erst, wenn wir uns wieder daran erinnern, dass die körperliche Krankheit ehrlich macht. Das würde im Falle der Polyarthritis bedeuten, dass diese Menschen in Wirklichkeit starr sind. Die Überaktivität und Beweglichkeit, die wir vor der Erkrankung fast immer vorfinden, bezieht sich leider nur auf die Körperlichkeit und kompensiert die eigentliche Unbeweglichkeit im Bewusstsein. Schon das Wort starr ist eng verwandt mit den Worten stur, Starrsinn, steif, störrisch, auch mit stieren und sterben. Diese Begriffe passen alle recht gut auf den Typus des Polyarthritis-Patienten, dessen Persönlichkeitsprofil recht gut bekannt ist, da die Psychosomatik bereits seit einem halben Jahrhundert diese Patientengruppe untersucht hat. So stimmen bisher alle Untersucher darin überein, dass, laut Walter Bräutigam, der Charakter der Polyarthritis-Patienten einen zwanghaften Zug mit Übergewissenhaftigkeit und Perfektionismus sowie einen masochistisch-depressiven Zug mit starkem Bedürfnis nach Selbstaufopferung und übertriebenem Helferwillen, verbunden mit übermoralischem Verhalten und Neigung zur depressiven Verstimmung zeigt. Diese Charaktereigenschaften zeigen die eigentliche Starrheit und Sturheit, zeigen, wie wenig flexibel und beweglich jene Menschen in ihrem Bewusstsein sind. Diese innere Unbeweglichkeit wird in den sportlichen Betätigungen und in der körperlichen Unruhe lediglich überkompensiert und dient somit nur als Ablenkung, Abwehrmechanismus von seiner zwanghaften Starre. Die auffallend häufige Beschäftigung mit Kampfsportarten führt uns zum nächsten zentralen Problembereich dieser Patienten, zur Aggression. Der Rheumatiker hemmt seine Aggression auf der motorischen Ebene, das heißt, er blockiert die Energie im Bereich der Muskulatur. Die experimentelle Ableitung und Messung der Muskelelektrizität beim Rheumatiker zeigte eindeutig, dass Reize aller Art zu erhöhter Muskelspannung, besonders der Gelenkmuskulatur, führen. Solche Messungen belegen lediglich den naheliegenden Verdacht, dass der Rheumatiker seine aggressiven Impulse, die nach körperlicher Umsetzung drängen, zwanghaft beherrscht. Die somit nicht entladene Energie bleibt in der Gelenkmuskulatur unverbraucht stecken und verwandelt sich dort in Entzündung und Schmerz. Jeder Schmerz, den man durch Krankheit erlebt, galt ursprünglich einem anderen. Schmerz ist immer Ergebnis einer aggressiven Handlung. Lasse ich meiner Aggression freien Lauf und schlage auf einen anderen ein, so empfindet mein Opfer Schmerz. Hemme ich jedoch den aggressiven Impuls, so wendet er sich gegen mich selbst und ich spüre den Schmerz. Hier verwendet man den Begriff Autoaggression. Wer Schmerzen hat, sollte sich immer überlegen, für wen sie eigentlich gedacht waren. Innerhalb des rheumatischen Formenkreises gibt es ein ganz spezielles Symptom, bei dem durch Entzündung der Sehnen der Unterarmmuskeln am Ellbogen die Hand sich zur Faust ballt, die chronische Epikondylopathie. Das hier entstehende Bild der geballten Faust zeigt überdeutlich die gehemmte Aggression und den unterdrückten Wunsch, einmal richtig mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Eine ähnliche Tendenz zur Faustbildung geschieht bei der Dupuytranschen Kontraktur, bei der die Hand nicht mehr geöffnet werden kann. Die offene Hand ist aber ein Symbol der Friedfertigkeit. Wenn wir jemandem zum Gruße mit der Hand winken, so geht das ursprünglich auf die Gewohnheit zurück, einem anderen bei einer Begegnung die leere, offene Hand zu zeigen, damit er sieht, dass man keine Waffe in der Hand hat und sich in friedlicher Absicht nähert. Die gleiche Symbolik ist gemeint, wenn wir jemandem die Hand reichen. So wie die offene Hand friedliche und versöhnliche Absichten ausdrückt, so zeigt bis heute die geballte Faust Feindseligkeit und Aggression. Der Rheumatiker kann zu seinen Aggressionen nicht stehen, sonst würde er sie ja nicht verdrängen und blockieren. Da sie aber dennoch da sind, erzeugen sie in ihm starke, unbewusste Schuldgefühle, die zu der großen Hilfsbereitschaft und Aufopferung für andere Menschen führen. Es entsteht eine eigenartige Kombination aus altruistischem Dienen und gleichzeitigem Beherrschen des anderen. Eine Haltung, die bereits Alexander mit dem schönen Ausdruck »wohlwollende Tyrannei« bezeichnete. Häufig tritt die Erkrankung auch gerade dann auf, wenn durch eine äußere Lebensveränderung sich die Möglichkeit entzieht, die Schuldgefühle durch Dienen zu kompensieren. Auch die Palette der häufigsten Begleitsymptome zeigt uns die zentrale Bedeutung der gehemmten Feindseligkeit. Es sind vor allem Magen- und Darmbeschwerden, Herzsymptome, Frigidität und Potenzstörungen sowie Angst und Depression. Auch die Tatsache, dass von der Polyarthritis etwa doppelt so viele Frauen wie Männer betroffen sind, dürfte sich dadurch erklären, dass Frauen mehr Hemmungen empfinden, ihre feindseligen Impulse bewusst zu leben. Die Naturheilkunde führt Rheuma auf die Ablagerung von Toxinen im Bindegewebe zurück. Abgelagerte Toxine symbolisieren in unserer Sichtweite unverarbeitete Probleme bzw. unverdaute Themen, die man nicht gelöst, sondern im Unbewussten abgelagert hat. Hier liegt auch der therapeutische Ansatzpunkt des Fastens. Durch den totalen Wegfall von Außennahrung wird der Organismus auf Eigenernährung umgeschaltet und dadurch gezwungen, auch den körpereigenen Abfalleimer zu verbrennen und zu verarbeiten. Diesem Prozess entspricht im psychischen Bereich die Aufarbeitung und Bewusstmachung der bisher abgeschobenen und verdrängten Themenbereiche. Doch der Rheumatiker will an seine Probleme nicht heran. Dazu ist er zu starr und unbeweglich. Er hat sich auf etwas versteift. Er hat zu große Angst, seinen Altruismus, seine Dienstbarkeit und Opferbereitschaft, seine moralen Normen und seine Fügsamkeit ehrlich zu hinterfragen. So bleibt sein Egoismus, seine Unbeweglichkeit, seine Unanpassungsfähigkeit, seine Herrschsucht und seine Aggression im Schattenbereich und somatisiert sich im Körper als allen sichtbare Versteifung und Unbeweglichkeit, die nun schließlich auch der unechten Dienstbarkeit ein Ende setzt.